Der schwarze, dunkle Schnüffelschnorch hat ihn versteckt, den Topf. Doch, wo ist er? Natürlich im Schnüffelschnorcheltopfraum. Da blubbert es, denn der Schnorchel pustet Wasser gegen die Wand. Die Wand wird nass. Scheiße, Wand, scheiße, nass, nass. Die Wand ist verdammt nochmal nass. Zum Kotzen ist das. Warum ist die Wand nass? Es wäre ja schon schlimm, wenn die Wand trocken wäre oder gar feucht, aber nass! Der Zorn der unterweltlichen Mächte trifft mich und was noch viel, viel schlimmer ist, der Argwohn des Teufels trifft auch meine Wand. Meine schöne Wand. Doch, jetzt ist sie nicht mehr schön. Nö, jetzt ist sie hässlich und vor allem nass! Langsam wird der Schnüffelschnorch traurig. Ach nein, er wird jetzt böse! Denn seine schöne, wasserabweisende Betonwand ist nass. Wie flüssige Scheiße, wie ein fluffender Dreckschiss. Ich hole jetzt erstmal einen Föhn. Scheiße, der macht ja Krach! Klapper, klapper, wack! Scratch, doing, doing, klirre! Haha, kaputt im Arsch! Haha, jetzt hat die Wand den Föhn verdroschen. Das ist dem Schnüffelschnorch schon wieder egal, denn ihn quält ein argwöhnisches Grundbedürfnis. Wie es jeden Schnorch einmal trifft, sogar den Saugschnorch oder den Sumpfschnorch aus der Familie der Sumpfschnörche. Fassen wir es mal kurz, der Schnorch hat Hunger. Also nimmt er den Schlüssel, geht durch die Tür und verlässt das Haus, um Brot zu kaufen. Kurz später. Guten Tag, was kann ich für die tun? Fragt die freundliche, aber offensichtlich für diesen Beruf unterqualifizierte Verkäuferin beim Bäcker. Schnorch, Brot! Plötzlich, aber auch sowas von urplötzlich springt, nein, jumpt! Ein mit Kameramann, Kosmetikerin und Mikrofon bewaffneter Advertising-Manager. Die Broteinpackerin erschrickt, sodass alles, vor allem Brötchen, über und unter der Theke sich verteilten. Der Advertising-Manager hebt ein Brot hoch in die Luft und fragt, wie, ich frage Sie, wie würden Sie dieses Produkt bezeichnen? Verkäuferin. Vollkornfladen? Advertising Manager. Falsch! Multi-Cereal High-Heated Flatsch! Schnüffelschnorch, Brot. Advertising Manager. Mein Herr, that's amazing, famous, geil. Brot. Das animiert den Kunden zum Kaufen, Kaufen, Kaufen. Er will konsumieren. Doch, Ausrufezeichen in Klammern, er will nicht irgendwas kaufen. Nein, er will ein Brot kaufen. Wollen Sie für uns arbeiten, Herr, Schnorch? Manager, Schnorch. Das ist genial. Sie wissen, wie man sich vermarktet. 5.000 Euro erstmal auf 3 Monate.